Wir gehen weiter voran als euer zwölfter Mann. Wir gehen voran als euer zwölfter Mann. Und egal wie weit, wir sind bereit. Wir stehen zu euch, wir gehen voran als euer zwölfter Mann. Man kann uns hören, man kann uns sehen. Das wird uns für nie vergehen. Schon Vergangenheit, gestern noch zusammen gesungen. Der Schritt ins Verderben ist nicht weit. Sag mir nicht, es wäre leicht. Sag mir nicht, der Schmerz geht vorbei. Sag mir nicht, hör auf zu trauern. Sag mir nicht, hör auf zu weinen. Sag mir nicht. Die Tränen sind getrocknet, doch mein Herz, das bleibt noch leer. Sagtest du nicht, wir könnten alles erreichen? Diese Erinnerung gebe ich nicht mehr her. Nun blicke ich allein nach vorn. Du bist nicht mehr mit dabei, mein Freund. Der Himmel hat dich geholt. Doch vergessen werden wir dich nicht. Sag mir nicht, es wäre leicht. Sag mir nicht, der Schmerz geht vorbei. Sag mir nicht, hör auf zu trauern. Sag mir nicht, hör auf zu weinen. Sag mir nicht. Gedenken an unsere Freunde, wir haben euch nicht vergessen. Blättel, Huntemann, Thorsten und Dennoch, ich seh euch noch, als wäre es gestern. Geile Auswärtsfahrten und Schlägereien, jede Party fühl ich noch ganz genau. Auch wenn ihr nicht mehr bei uns seid, kehrt ihr wieder in meinen Traum. Sag mir nicht, wäre leicht. Sag mir nicht, der Schmerz geht vorbei. Sag mir nicht, hör auf zu trauern. Sag mir nicht, hör auf zu weinen. Oh, sag mir nicht, oh, sag mir nicht. Sag mir nicht, es wäre leicht. Sag mir nicht, der Schmerz geht vorbei. Oh, sag mir nicht, sag mir nicht. Hör auf zu trauern. Sag mir nicht, hör auf zu weinen. Sag mir nicht. Thank you.

längst vergangenen Tagen. Ein Blick in die Vergangenheit aus einer Zeit, wie wir waren. Die Jugend verblasst, doch die Erinnerung, sie bleibt. Von durchzechten Nächten und wilden Schlägereien. Und wilden Schlägereien. Wo ist die Zeit? Wo ist sie geblieben? Wo sind wir in diesem Spiel? Verlorene Träume auf der Suche nach Glück. Viel Schmerz, viel Sehnsucht beim Blick zurück. Wo ist die Zeit? Wo ist sie geblieben? Wo sind wir in diesem Spiel? Verlorene Träume auf der Suche nach Glück. Viel Schmerz, viel Sehnsucht beim Blick zurück. Weg gegangen. Wir standen nicht hinten, nur um nach vorn zu sehen. Kein Zaun war hoch genug, niemand hielt uns auf. Für ein Stück Freiheit nahmen wir so viel in Kauf, so viel in Kauf. Wo ist sie geblieben? Wo sind wir in diesem Spiel? Verlorene Träume auf der Suche nach Glück. Viel Schmerz, viel Sehnsucht beim Blick zurück. Wo ist die Zeit? Wo ist sie geblieben? Wo sind wir in diesem Spiel? Verlorene Träume auf der Suche nach Glück. Viel Schmerz, viel Sehnsucht beim Blick zurück. So dachten wir. Erst den Kopf gebrochen und dann handeln, das war auch zu viel. Es gab so manche blaue Flecke und tiefe Wunden. Bäder mit dem Gesetz, doch vor dem Bullen haben wir nie gesungen. Habt ihr nie gesungen? Wo ist die Zeit? Wo ist sie geblieben? Wo sind wir in diesem Spiel? Verlorene Träume auf der Suche nach Glück. Viel Schmerz, viel Sehnsucht beim Blick zurück. Wo ist die Zeit? Wo ist sie geblieben? Wo sind wir in diesem Spiel? Verlorene Träume auf der Suche nach Glück. Viel Schmerz, viel Sehnsucht beim Blick zurück. Wir nie sein. weiß, was das heißt. Kraft durch Leistung treibt den Schweiß. Starker Körper, gute Form. Zäh wie Leder, top in Form. Hart wie Stahl, fühlt es sich an. Durchtrainiert, komm nochmal ran. Komm nochmal ran. Komm nochmal ran. Komm nochmal ran. Aufzubauen, sich im Kampf zu messen, gehört dazu. Wie bei Olympia, du musst dich nur trauen. Das will nach vorn, ein Stückchen mehr. Weit nach oben und nicht hinterher. Sich zu überwinden und selbst zu besiegen. Sich richtig zu ernähren, um Gewicht zu kriegen. Um Gewicht zu kriegen. Gewicht zu kriegen, um Gewicht zu kriegen. Auf die Hand! wieder viel erschüttern. Dass wir nicht schweigen und wegsehen. Dass wir sagen, was uns stört. Und wie wir zu gewissen Dingen stehen. Sie werden sagen, ja, so sind sie. Sie werden sich niemals ändern. Doch die Entwicklung der letzten Jahre, die lässt uns nicht kalt. Die lässt uns nicht kalt. Ja, hier sind wir, die Nörgler aus dem Norden. Wir schimpfen nicht nur aufs Heute, sondern warnen auch vor dem Morgen. Beim Fußball kotzt mich so viel an. Mein Sport geht vor die Hunde. Wir zeigen den Mittelfinger und stecken ihn in eure Wunde, in eure Wunde. Deiner Mannschaft, wer spricht von denen noch fließend Deutsch? Du sagst, damit muss man leben, dass du dich nicht einmal täuscht. Wer unterstützt denn noch den deutschen Nachwuchs? Mir fallen da nur wenige ein. Hier zählt nur der Kommerz. Lass dich nicht drauf ein, lass dich nicht drauf ein. Sind wir, die Nörgler aus dem Norden. Wir schimpfen nicht nur aufs Heute, sondern warnen auch vor dem Morgen. Beim Fußball kotzt mich so viel an. Mein Sport geht vor die Hunde. Wir zeigen den Mittelfinger und stecken ihn in eure Wunde, in eure Wunde. Erlegte Maulkorb haftet wie ein Flug auf uns. Ich blicke mich hier um im Stadion mit meinen Jungs. Einfach wegsehen, das kann ich nicht. Dafür ist alles viel zu real. Mach die Augen auf, mein Freund. Sag mir nicht, es wäre dir egal, egal. Ja, hier sind wir, Nörgler aus dem Norden. Wir schimpfen nicht nur aufs Heute, sondern warnen auch vor dem Morgen. Beim Fußball kotzt mich so viel an. Mein Sport geht vor die Hunde. Ich zeig euch den Mittelfinger und steck ihn in eure Wunde, in eure Wunde. Dass wir nicht schweigen und wegsehen. Dass wir sagen, was uns stört. Wie wir zu gewissen Dingen stehen. Sie werden sagen, ja, so sind sie. Sie werden sich niemals ändern. Doch die Entwicklung der letzten Jahre, die lässt uns nicht kalt. Die lässt uns nicht kalt. Ja, hier sind wir, die Nörgler aus dem Norden. Wir schimpfen nicht nur aufs Heute, sondern warnen auch vor dem Morgen. Beim Fußball kotzt mich so viel an. Mein Sport geht vor die Hunde. Ich zeig euch den Mittelfinger und steck ihn in eure Wunde. Ja, hier sind wir, die Nörgler aus dem Norden. Wir schimpfen nicht nur aufs Heute, sondern warnen auch vor dem Morgen. Mein Fußball kostet mich so viel an. Mein Sport geht vor die Hunde. Ich zeig euch den Mittelfinger und steck ihn in eure Wunde, in eure Wunde. den Himmel, bei dem Griff zu den Sternen. Die Tränen in den Augen, wenn die Winde zu stark wehen. Verwirrte Gefühle umklammern mein Innerstes. Mein Herz kommt aus dem Takt durch einen bitteren, bitteren Geschmack. Meine Träume explodieren, suchen ihre Erfüllung. Ohne Sehnsucht keine Wünsche, ohne Höhe keinen Untergrund. Weit hinaus trage ich meine Ziele, ich male sie mir aus, damit ihre Farben nicht verblassen. Schreie ich sie heraus. Lass mich bitte gehen, halt mich nicht fest. Ich brauche frische Luft, ist der Himmel auch bedeckt. Welten treffen aufeinander, um sich zu vereinen. Wir sind uns zwar fremd, doch im Innern sind wir eins. Der Blick in den Himmel, bei dem Griff zu den Sternen. Die Tränen in den Augen, wenn die Winde zu stark wehen. Verwirrte Gefühle umklammern mein Innerstes. Mein Herz kommt aus dem Takt durch einen bitteren, bitteren Geschmack. Lass mich bitte gehen, halt mich nicht fest. Ich brauche frische Luft, ist der Himmel auch bedeckt. Welten treffen aufeinander, um sich zu vereinen. Wir sind uns zwar fremd, doch im Innern sind wir eins. Lass mich bitte gehen, halt mich nicht fest. Ich brauche frische Luft, ist der Himmel auch bedeckt. Welten treffen aufeinander, um sich zu vereinen. Wir sind uns zwar fremd, doch im Innern sind wir eins. Gehört mehr dazu, durchzuhalten, wir geben keine Ruhe. Wenn die Wut einen zum Explodieren bringt, wenn man sich nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Wenn das Blut in den Adern gefriert, dann ist es meistens schon passiert. Ich will alles und noch viel mehr. Ich geh meinen eigenen Weg und keinem hinterher. Ja, gleich raus, nimm dich in Acht, ich bin mal wieder unterwegs. Wo ich bin, da willst du nicht sein. Ich bin wie ein Jäger, der sein Wild erlegt. Ich geh meinen Weg, den sonst keiner geht. Egal was kommt, egal was passiert, setz dich kaputt wie unsere Politik. Zu viele Nieten ziehen hier im Weg. Dieses Lied ist hier ein Abschiedsbrief aus eurer Welt. Ich scheiß auf euren Ruhm und auf Geld. Wir verkörpern die besseren Jahre, wo wir noch nicht so zerrissen waren. Singen vom Auf und Ab und vom Hin und Her. Leben lassen, das fällt uns wirklich schwer. Ich will alles und noch viel mehr. Ich geh meinen eigenen Weg und keinen hinterher. Ja, da ich rauch, nimm dich in Acht. Ich bin mal wieder unterwegs. Wo ich bin, da willst du nicht sein. Ich bin wie ein Jäger, der sein Wild erlebt. Ich geh meinen Weg, den sonst keiner geht. Egal was kommt, egal was passiert, setz dich zur Wehr und steh zu dir. Geh deinen Weg, lass alles hinter dir. Lass alles hinter dir. Einen sportfreien Gruß an euch alle, da draußen in unserem schönen Land. Werdet euch einig, vereint eure Kräfte und drückt noch ein Stück näher zusammen. Lasst es uns ihnen zeigen, wer wir sind, egal wie hart es auch wird. Unseren Schlachtruf, den sollen sie vernehmen, bis es auch der Letzte kapiert. Ich will alles und noch viel mehr. Ich geh meinen eigenen Weg und keinem hinterher. Ja, da ich rauch, nimm dich in Acht. Ich bin mal wieder unterwegs. Wo ich bin, da willst du nicht sein. Ich bin wie ein Jäger, der sein Wild erlegt. Ich geh meinen Weg, den sonst keiner geht. Egal was kommt, egal was passiert, setz dich zur Wehr und steh zu dir. Geh deinen Weg, lass alles hinter dir. Ja, da ich rauch, nimm dich in Acht. Ich bin mal wieder unterwegs.